Erika, Erika, brauchst du nicht einen Freund? Erika, Erika, brauchst du nicht einen Freund, der jeden Vormittag die Rosen fegt und es ehrlich mit dir meint? Erika, Erika, brauchst du nicht einen Freund, der jeden Nachmittag sein Auto fegt, wenn die Sonne draußen scheint. Wie wär's mit mir, mein Schatz? Mach schnell im Herzen Platz, weil mein Herz lange schon vor Sehnsucht weint. Süße Erika, Erika, brauchst du nicht einen Freund, der jeden Vormittag die Rosen schlägt, wenn die Sonne draußen scheint.